Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Loschwitz, 13. Juni 1791. Seit etlichen Tagen sind wir auf dem Weinberge und Dorchen ist am Dienstag mit der Herzogin nach Karlsbad gereist. Jetzt sehne ich mich nach Briefen von dir. Lass nur deine Frau manchmal ein paar Zeilen schreiben, wie dir's geht, bis wir nur ganz außer Sorgen sind. Hast du denn mit einem gewissen Frauenholz oder Frauenhofer aus Nürnberg wegen deines Porträts Abrede genommen? Dieser Mann schreibt darüber an Graf, dass es Müller in Stuttgart stechen wollte und will das Bild haben. Graf sieht ein, dass er ohne deine Einwilligung nicht über das Bild disponieren kann und bittet mich, dich darüber zu fragen. Müller ist freilich noch ein besserer Kupferstecher als Bause und ich wünschte, dass er das Bild stäche. Vorher aber müsstest du noch einmal sitzen und dies wird, hoffe ich, immer noch diesen Sommer geschehen. Schreibe mir doch bald, ob du von Fraunhofers Spekulation weißt. Es muss ihm viel daran gelegen sein, denn er will sogar Graf die Reisekosten bezahlen, wenn er nach Jena reisen müsste, um dein Bild fertig zu machen. Hast du denn Abdrücke von dem Oktavkupfer nach Doras Zeichnung erhalten? In Leipzig hörte ich, Dück hätte dir welche geschickt. Schulze hat mir auch noch einige versprochen, aber er ist jetzt krank. Mir scheint viel Gutes in dieser Arbeit zu sein. Lebe wohl für heute, nächstens mehr. Minna grüßt herzlich dich und dein Lottchen, dein K.